Lassen wir es deiner Fette Majestät. Der Samme seine Flotte auf dem Meeresgrund. Der Premier seiner Fette Majestät. Im Anfang fing er gleich mit der Blockade an. Ja, recht, der junge Mann, den man sich täuschen kann. Der Deutsche, oh, was, der Balkan, junge, junge, der Gewand. Der ist auf falschen Träumen endlich aufgewacht. Der Premier seiner Fettchen Majestät. Der zittert vor dem deutschen Aalen Tag und Nacht. Der Premier seiner Fettchen Majestät. Er glaubt, dass das vielleicht mit ihm und Kindern kann. Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Der Deutsche, oh, Russland, der Kaisern. Junge, junge, der Gewand. Wer träumt noch heute von Herrschaft auf dem Ozean? Der Premier seiner Fettchen Majestät. Wer gibt ein halbes Weltreich für den ältesten Kahn? Der Premier seiner Fettchen Majestät. Ihr glaubt, dass man den Sieg nicht einfach kaufen kann? Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Er ruht nicht eher, bis sein letztes Schiff versenkt. Er hat im Gehirn seiner Fettchen Majestät. Wir rechnen mit ihm ab, es wird ihm nicht geschenkt. Er hat im Gehirn seiner Fettchen Majestät. Nun hofft er, dass er Ruhe-Welt in Resten kann. Ja, denkt der junge Mann, wie man sich täuschen kann. Der Deutsche.